Polizei. Bundesverbraucherschutzministerin Aigner ist dagegen. Der Grund? Der reflexartige Ruf nach immer neuen Behörden helfe nicht weiter. Rund 120 Betriebe in fast allen Bundesländern haben nach Aigners Worten falsch etikettiertes Fleisch aus den Niederlanden bekommen. Möglicherweise sitzt Ex-Bundespräsident Wulff bald auf der Anklagebank. Die Staatsanwaltschaft erhob Anklage wegen Bestechlichkeit. Hintergrund ist Wulffs Verbindung zum Filmproduzenten Grönewold. Er übernahm teilweise die Kosten für einen Oktoberfestbesuch des Ehepaares Wulff. Der damalige niedersächsische Ministerpräsident soll sich später revanchiert haben. Das internationale Hilfspaket für Zypern steht. Es umfasst 10 Milliarden Euro. 9 Milliarden stammen von den Europartnern, der Rest kommt vom Internationalen Währungsfonds. Allerdings muss der Bundestag dem Paket noch zustimmen. Die zugesagten Kredithilfen reichen allerdings bei weitem nicht aus, um den gesamten Finanzbedarf des pleitebedrohten Zyperns zu decken. Kampf dem Müll. Bundesumweltminister Altmaier will sich verstärkt gegen die zunehmende Vermüllung der Meere einsetzen. Wir haben die Bedrohung bisher nicht ernst genug genommen, so Altmaier in Berlin. Dort beriet eine internationale Konferenz über das Müllproblem. Ein Plastiktütenverbot lehnt Altmaier ab. Vielmehr ist er dafür, die Recyclingquote zu erhöhen. Hitradio Ohr. Einfach näher dran und besser unterwegs. Der Verkehrsservice. Präsentiert von Audi Linklar. Wer gut fahren will, fährt direkt zu uns. Audi Linklar. Mit der riesigen Auswahl an jungen Gebrauchten. Keine Staus, keine Blitze, aber noch eine Mail von Matthias aus Ettenheim. Was war das eben für ein Song um 18.53 Uhr bei euch? Meinst du das hier, Matthias? Ja, das ist ein 90er-Hit von den Cornells. 74, 75. 74 ist übrigens auch das Geburtsjahr von Charlie 2000. Wir verraten aber nicht, ob 1874 oder 1974. Computerized technology. One of the most remarkable applications in modern electronics. 1, 2, 3, 4. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Schalt das Radio an, Charlie ist dran. Ist so gut gelaufen, als ob das gar nichts wäre. Disco Dancing Great. Und quatscht und quatscht und quatscht und quatscht. Ey, stopp mal. Ein klarer Fall für die Werbung. Der Fortschritt ist nicht aufzuhalten. Das wird bombig. Gleich. Wow, ein toller Verlobungsring. Mhm. 123gold.de. Der war bestimmt sündhaft teuer. Nein, nicht bei 123gold. Denn bei Deutschlands Trauring-Spezialist Nummer 1 finden Sie jetzt die hochwertigsten Diamanten zu spektakulären Preisen. www.123gold.de. Ihre Trauring- und Diamantspezialisten in Offenburg, Steinstraße 6. Frühstücksfahrer, aufgepasst! Jetzt gibt's das große Frühstück bei Opel. Freuen Sie sich auf frischen Kaffee, knackige Brötchen und zwei heiße Premieren. Das neue Cabrio Cascada und der neue Lifestyle-Flitzer Adam am Samstag, 20. April. Bei allen teilnehmenden Opel-Partnern. Ketterer macht Bier zu Gold. Beim World Beer Cup in San Diego kämpften 3291 Biere aus 54 Nationen um Gold. Und die Goldmedaille in der Kategorie Zwickelbiere ging an das Ketterer Zwickelpilz. Trinken auch Sie mit uns auf unseren Weltmeister. Ah, Ketterer sind netterer. Und hier noch ein Extra zum großen Frühstück bei Opel. Das Active Fan Paket. Keine Zinsen, keine Anzahlung, bis zu 48 Monate Laufzeit und bis zu 3.010 Euro Preisvorteil. Bis 30. April bei allen teilnehmenden Opel-Partnern. Hitradio Ohr präsentiert All You Need Is Love, das Beatles-Musical. Erleben Sie die Geschichte der wohl berühmtesten Band aller Zeiten. Ihre unsterblichen Hits und zahlreichen Welterfolge liebevoll als Musical verpackt. All You Need Is Love, das Beatles-Musical. 17. April um 20 Uhr im Festspielhaus Baden-Baden. Tickets an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Maximum Club, die Radio-Club-Show live aus dem Codex Club in Aachen. Urban Mashup Sound, Elektropop, House, die Hot Tunes von den Plattentellern dieser Welt. Jeden Freitag mit DJ Rockhound and Friends. Wir bringen das Clubleben direkt in dein Wohnzimmer. Maximum Clubbing, immer freitags ab 23 bis 3 Uhr live aus dem Codex Club Aachen. Hier auf Hitradio Ohr. Präsentiert von Tri AG Automobile, deinem Renault-Partner der Region. Auch in Birkenfeld, Kippenheim, Baden-Baden und in Bühl. Netto-Marken-Discount präsentiert die Samstagskracher. Nur morgen mit Falkenfelser Premium-Biere. Zwei Kisten A 20x 0,5 Liter für nur 10 Euro plus Pfand. Und Grapefruit, das 2-Kilo-Netz für nur 1,79 Euro. Netto, einfach besser. Hungrig, Cowboy? Ja. McDonald's? Ja. Western-Soße? Yeeha! Jetzt nur noch für kurze Zeit bei McDonald's. Der Western Beef und der Western Chicken mit knusprigen Röstzwiebeln und der unwiderstehlichen McDonald's Western Soße für je nur 1 Euro. Unverbindliche Preisempfehlung. Mein Chef hat gesagt, Junge, Citroën ist das genaue Gegenteil von dir. Da muss ich nur 1% zahlen und bekomme 100% Leistung. Keine Ahnung, was er damit meint. Aber das Auto ist cool. 1% zahlen, 100% fahren. Jetzt bei den Citroën Business Days. Da zahlen Gewerbetreibende monatlich nur 1% der unverbindlichen Preisempfehlung als Full-Service-Leasingrate. Inklusive Verschleißteile, Wartung und Garantie. Egal für welches Aktionsmodell. Bei allen teilnehmenden Händlern. Citroën. Kreativtechnologie. Willkommen, Nachtschwärmer. Es lebe die Volksmusik. Ja, hier ist wieder der Power ins Wochenende. Ja. Jeder möchte es. Das halte ich im Kopf nicht auf. Radio Ohr. Was für ein Albtraum. Oh Mann. Der Action-Freitag. We'll be right back.

get a good feeling. Yeah. Dann heißt es morgen Electro Heroes. Freunde der elektronischen Musik. Freitag, übrigens heute ist mit Formular, morgen ist ab 18. Electro Heroes, wie gesagt, ab 18. Techno, Techno House, Minimal Electro House. DJs, Erik Sneo, Carlos, Esteves, Kilian Hüsam, Motassisch, Alexander Zirkel, Cedric Laurent, Dennis Green. Infos unter codex-club.de. Codex Club in Aachen. Dennis Green. Wow. Gianni Salpingidis, wenn ich es richtig ausspreche. Salpingidis. Ja, genau. Und ein Newcomer-Floor ist auch vorhanden. Kostenloser Shuttle-Service von Taxibau. Von 22 bis 24 Uhr vom Bahnhof Aachen. Also alles, das ist morgen, was ich gerade erzähle. Ja, da wird richtig abgefeiert nach Schwemmer. Eine Woche später, am Donnerstag, 18. April, Abi-Party vom WG Bühl. Freitag 19., also heute in einer Woche, fünf Freunde müsst ihr sein. Codex Club in Aachen. Und Samstag, 20. als Vorschau, die Weiber drehen am Rad. Es gibt wieder 100 Paar Schuhe zu gewinnen. 100 Paar Schuhe suchen einen neuen Besitzer. Okay, das war's vom Codex, danke. Codex Club in Aachen. Connection complete. Wow! Total verschärft. I am the master. Abschalten verboten. Yeah. One, two, three, four. Let's play it back. Mich tat und nach der Teufel rückt mehr nach mir schafft die Welt, muss ich. Hallo Nachtschwimmer, seid gegrüßt. The Dark Side. The Dark Side. The Dark Side. The Dark Side. The Dark Side. The Dark Side. Wer kann sich daran noch erinnern, an The Dark Side? Und hier zusammen mit David Schmoot. Absoluter Wahnsinn. Ja, und kaum so in die Band ist hier, ist wieder Hektik. Was geht denn wieder her? Wir haben hier eine Familiendiskussion laufen. Was willst du denn? Was ich will, dass hier Frieden ist. Vor allem sollst du zu deiner Familie friedlicher sein. Das ist keine Familie, das ist ein Laborexperiment. Wir haben hier eine Familiendiskussion laufen. Was willst du denn? Hello. Hit me. This is a test. It's serious. It's a dream. Ladies and gentlemen, put your hands together. Ladies and gentlemen. Let the rhythm take you. Yeah, yeah, yeah. The rhythm. The music. The music. Oh, I love stuff. Now, here comes the music. Are you ready? Okay, boys. Here we go. Vorsicht, diese Sendung macht sich Showtime! We'll be right back. Ja, 20.06 Uhr, wir laufen uns warm für die Freitagnacht. Ah, das ist es, Taylor Swift. Und ich laufe mich auch warm mit meinem Schuhverkäufer. Der greift wieder überall rein, dreht an allen Reglern rum und nichts stimmt. Ja, müssen wir erst wieder testen. Test, Test, Test. Hätte Charlie nicht so eine Scheiße gebaut, gäbe es überhaupt keinen Test. Das ist ja wirklich total abgefahren. Ich darf um Ihr Gehör bitten. Die Schumpfe ist abgelassen. Der Action-Fahrzeug. Yeah, yeah, people. Yeah, yeah. Jetzt machen wir gleich ins 90er Spezial. Yeah, yeah, people. Yeah, yeah, people. Record, let's begin. Energy, energy. Tag team, back again. Check your record, let's begin.

Morgen Samstag, Elektro-Hyros. Freunde der elektronischen Musik, ihr seid dran. In dieser Nacht scheppert's gewaltig. Auf drei Floors, Techno, Techno-House, Minimal, Elektro und House. Line-up: Erix Neo, Carlos Esteves, Kilian Hussam, Mo Tastisch, Alexander Zirkel. Infos unter codex-club.de. Codex Club in Aachen. Der redet mir immer rein, ne? Also, wo war ich? Ja, Alexander Zirkel, Cedric Laurent, Dennis Green und Gianni Salpingitis. Und ein Newcomer-Floor gibt's auch. Kostenloser Bus-Shuttle morgen von Taxibau vom Bahnhof Aachen bis 24 Uhr. Einlass ab 18 morgen. Geht auf die Seite, sind genau sehen, wer wann auflegt. Alles klar. Donnerstag darauf, 18. April, Abi-Party vom WG Bühl. Innenmenne 123, heute wird die Birne frei, heißt das Thema. Innenmenne 123. Guter Spruch. Aber auch Donnerstag sind wir Angebot. Wasser 02, 1 Euro. 033, Warstein 1 Euro. Und so weiter. Einlass ab 16 mit Formular. Codex. Aber noch was, eine kleine Vorschau. Freitag 19. heute in einer Woche. Fünf Freunde müsst ihr sein, das kennt ihr ja. Und Samstag, 20. April, Frauen aufgepasst, die Weiber drehen am Rad. 100 Paar Schuhe gibt's wieder zu gewinnen. Das kennt ihr schon, das war schon mal. Das war super. Okay, danke schön, das war die Werbung. Codex Club in Aachen. Wow. Wow. Jetzt schalte man den zweiten Gang nach Schwärmer. Africa. Dance the night away, live your life and stay young on the floor. Wow, Jennifer Lopez. Pitbull und Bruno Mars. Ja, kurz vor 8:30, keine Zeit für einen echten Nachtschwärmer. Hey, Kollege, kannst du noch ein bisschen Hip-Hop spielen, ne? Komm mit, Freundchen. Are you? Red Hot Chili Peppers. Ah. Hey Freunde, hier scheint ja eine heiße Party abzugehen. Ja, lasst uns mitfeiern. Radio Ort. Sie alle, die Sie einen Lautsprecher haben werden, Sie werden hoffentlich dabei sein. Probier's mal mit dem Mütchen. Anything you want, you got it. Ab. Schelke. So ist es immer zur halben Stunde. Okay, ein Mann setzt sich in einem Restaurant nieder und fragt den Ober, was soll denn die Klopapierrolle neben dem Besteck hier? Antwortet der Ober, ja, für die einen ist es Klopapier und für die anderen die längste Serviette der Welt. Komm, wir bleiben an der Gastronomie. Herr Ober, wo bleiben denn die russischen Eier? Kellner? Ja, den Russen haben wir bereits, aber er wehrt sich noch. Ja. Ins Wochenende mit allerbester. Wir wollen euch raushelfen aus eurer absolut uncoolen Situation. Jetzt beginnt das Leben. 100% mehr Spaß. Watch out, here I come. Ja, Al Bundy, Schuhverkäufer. Größter Damenschuhverkäufer aller Zeiten. Er nervt mich wieder Nachtschwärmer. Hatte wieder ein durchgreifendes Erlebnis heute in seinem Schuh. Komm, erzähl's. Spann nicht alle Leute auf die Folter. Eine Kundin ist heute in den Laden gekommen. Großgärtenschlank brünett. Setzt sich hin und sagt, sie möchte gern ein paar Größe 12 Pumps. Ich also, runter, verstehst du, tut nur meinen Job. Ich stell fest, sie trägt einen Hüftgürtel, wie er mir gefällt. Und ein schönes Paar Seidenstrümpfe. Und die ganze Zeit lächelt sie mich an. Doch ganz plötzlich schlägt sie die Beine auseinander, wie in Basic Instinct. Du hast alles gesehen? Ja. Es war ein Kerl. Kann das bedeuten, ich bin... Schwul, Nein, Peck, nur weil es mich leicht erregt hat, die Wade eines Mannes angefasst zu haben und weil ich nicht mit dir schlafen will? Nein. Ja, da bin ich mir auf einmal nicht mehr so sicher. Aber ich bin nicht schwul. Nur sensibel. Ah, nur sensibel. Wenn ich schwul wäre, würde ich hoffentlich einen besseren kriegen als den da. Meinst du mich? Jetzt spinnt er voll ins Gras. Alle mal herhören. Die Sendung eskaliert. Jetzt ist der Bart ab. Was für ein Albtraum. We're going on now. Oh, komm. Jetzt dreht er ganz durch, der Schuhverkäufer. Hallo, Nachtschwärmer. Put your hands up to see what 12.

Schließen Sie für einen Moment die Augen. Hören Sie das Rauschen des Meeres, den Wind, der sich in Palmenblättern wiegt. Und spüren Sie den Sand auf Ihrer Haut, während Sie den faszinierenden Sonnenuntergang genießen. Überlassen Sie nichts dem Zufall. Planen Sie Ihren Urlaub gleich mit den Experten. TUI Reisecenter in Lahr im Arena Einkaufspark und in Offenburg in der Hauptstraße 83. TUI Reisecenter, damit Ihr Traumurlaub Wirklichkeit wird. Es gibt Kenner, die wissen, dass es im Kinzigtal ganz besondere Orte gibt. Zum Beispiel die Zeller Keramik, bekannt für das beliebte Hahn- und Henne-Motiv. Oder die Dorotheenhütte mit edelsten, mundgeblasenen Glaswaren sowie exklusive Marken wie WMF, Steiff und Hutschenreuther. Werden auch Sie zum Kenner und erleben Sie handwerkliche Perfektion aus Tradition mit der Liebe zum Einzigartigen. In der Zeller Keramik in Zell am Harmersbach und in der Dorotheenhütte in Wolfach, wo feine Tisch- und Wohnkultur zu Hause sind. Heute Abend, Codex Club in Aachen. Heute Abend. Heute Abend, Social Media Night 2.0 im Codex. Kann man bis zu 20 Euro abstauben? Freiverzehr? Pro Aktion am Social Media Center bekommst du 5 Euro Freiverzehr. Freunde einladen in das nächste Wochenende bei Facebook. Einchecken über die Codex App bis 24 Uhr. Zeige den Gutschein in der Codex App und du bekommst 10 Euro Freiverzehr. Das ist allerdings bis 23 Uhr nur limitiert. Formulare gültig. Einlass, wie gesagt, 22 Uhr. Da, da, da, da. Hey, ja! Codex Club in Aachen. Morgen Samstag, Electro Heroes. Die neue Eventreihe startet im Codex Club in Aachen. Freunde der elektronischen Musik, aufgepasst! Elektrovirus bringt auf drei Floors 100% elektronische Musik. Techno, Techno-House, Minimal, Elektro und House. Line-up, Doppelpunkt. Erik Sneo, Carlos Esteves, Kilian Hussam, Mo Tastisch, Alexander Zirkel, Cedric Laurent, Dennis Green und Gianni Salpingidis. Kostenloser Bus-Service vom Bahnhof Aachen zum Codex bis 24 Uhr. Mehr Infos unter codex-club.de. Codex Club in Aachen. Wow! Wann die einzelnen DJs auflegen, bitte nehmt das der Codex Homepage. Dann Donnerstag, 18. kommender Donnerstag. Enemene 123, heute wird die Birne frei. Die Abi-Party vom WG Bühl. Freitag, 19. April, 5 Freunde müsst ihr sein, das wisst ihr ja schon, dann bekommt ihr einen riesen Gutschein, also Freiverzehr. Und Samstag, 20. April, die Weiber drehen am Rad, 100 Paar Schuhe. Sind wieder zu gewinnen. Ha! Club in Aachen. Connection complete. Wow. Complete. Schalt das Radio an. Charlie ist dran. Er legt die allerschönsten Singles auf. Oh Mann, da steh ich drauf. Er ist mein DJ-Leader. Spiel mir noch eins, gib mir den Gnadenstoß. Du machst mich atemlos. Dich hör ich immer. Immer freitags von 19 bis 23 Uhr. Achtung, Hochspannung. Here we go again. Jetzt machen wir ein erstes Spezial. Thank you. Spezial-Nachtschwärmer-Version, zu spät. Ja, ich habe die Ärztezeit mitgemacht, Nachtschwärmer. Da gab es ja noch viele andere Titel. Die fette Elke. Schäferhund. Und so weiter. Ja, absolute Spitze. Hier helfen keine üblichen Mittel. Schwester? Keine Ahnung, was daran so toll sein soll. Himmlische Zeiten für Nachtschwärmer. Let's Friday night. Katy Perry, Colin Harris. Kurz vor 21 Uhr am Freitagabend. Hier helfen keine üblichen Mittel. Schwester? Keine Ahnung, was daran so toll sein soll. Himmlische Zeiten für Nachtschwärmer. Music is the vibe, so open up your eyes. Time is running out, so find the feeling. Yeah.

back to your mom and you're off to Vietnam. You shoot the kill, come back and you're a veteran. But how many veterans are out there peddling? There's no telling, cause they continue selling. As quiet as it's kept, I won't go into depth. You can talk about Nigeria, people used to laugh at you. Now I take a look, I see USA for Africa. For Africa, for Africa, for Africa. USA for Africa, for Africa, for Africa. Change the drug in which you use it. Rewrite the Constitution, the Emancipation Proclamation. We fight inflation, yet the president's still on vacation. Vacation. This might sound a little strange to you, but here's the reason I came to you. We gotta put our heads together and stop the violence. Cause real bad boys move in silence. When you're in a club, you come to chill out, not watch someone's blood just spill out. That's what these other people want to see. Another race fight endlessly. You know we're being watched. Absolut göttlich, nach Trevor, eh? Some wish to destroy this scene called hip-hop, hip-hop. But I won't drop. Toto mit Africa. Spezial nur für euch Nachtschwärmer. Ich bin bei Tour de Helfman gelangt, bei unserem, meinem Freund, eurem Freund Charlie Harper. Er hat jetzt eine neue Serie. Der Wahnsinn. Ich habe einen kurzen Ausschnitt gesehen. Das ist eine echte Nachfolge für ihn. 100%. Ich hoffe, das kommt bald im TV. Warum sollte sie mich wollen? Was ist denn das für eine Frage? Warum sollte sie dich denn nicht wollen? Weil ich pleite bin, zu alt, zweimal geschieden, auf deinem Clubbett schlafe und das Sorgerecht für einen furzenden, verfressenen Sohn teile. Das ist Alan Harper. Wow, kaum hat er $30 in der Hand, schon bekommt er eine Gehirnblutung. Und, habt ihr schon... Nein, nein, nein. Es ist noch nichts passiert, nur ein paar Küsse und sie hat gemerkt, dass ich einen Gefühlsausbruch hatte. Bist du eine Klosterschwester? Sag doch einfach Ständer. Cool. Mega cool, hä? More music. Radio. Aufgewacht. Hier kommt das Mach-3-Gefühl. Bring the action. Why me break it? Why me roll? Why me break? That's all the one is super.

show. Revolving the lead and his orchestra are offering a program of dance music. You gotta keep them separated. One way. Der Power ins Wochenende. Willkommen Nachtschwärmer. Das ist der heißeste Start ins Wochenende. Wir katapultieren dich in die Freitagnacht. Danach braucht ihr nur noch Ruhe. Menschen zwischen Himmel und Hölle. Der heißeste Start ins Wochenende. Pausenlos. Adrenalin pur. Let's go, ja genau, das ist das Thema. So, die doofe Witze gehen auch schon mal da. Kleine Edith, fragt der Kleine, bist du eigentlich Tänzerin? Nee, Michael, wie kommst du darauf? Ja, Papi hat vorhin gesagt, als er dich durchs Fenster gesehen hat, jetzt kommt die alte Kuh schon wieder angetanzt. Ja. Sag mal, Paul, sollte ich mit meinem 13-jährigen Sohn schon mal über Sex reden? Klar doch. Man kann immer noch was dazulernen. Ja, komm, einen haben wir noch. Ein Mann kommt am Abend nach Hause und stöhnt. Oh, war das heute anstrengend im Büro. Ich glaube, ich gehe noch eine Stunde reiten zur Entspannung. Sagt sie, ja, da muss ich aber beeilen. Das Pferd hat schon dreimal angerufen. Ja, das ist natürlich hart. Das ist der absolute Power ins Wochenende. Heute ist wieder Charlie Pur, Leute sind blau und sie drehen das Radio auf. Charlie spielt Christian Kitt. Die Party steigt und alle hören zu. Charlie gibt so leicht keine Ruhe, denn er will Spaß. Er will einfach nur Spaß. Und die Leute schreien Wahnsinn, warum schickst du mich in die Hölle? Eiskalt lässt du meine Seele erfrieren, das ist Wahnsinn, du spielst mit meinen Gefühlen. Und Charlies Show ist lange noch nicht Müll, denn Charlie weiß, was er ganz allein. Der Edger glüht, denn Charlie gibt Gas. Ja, seine Fans, die brauchen Riesenspaß. Die Bude tobt, doch Charlie hat alles im Griff. Er will einfach nur Spaß und die Leute schreien Wahnsinn. Warum schickst du mich in die Hölle? Hölle, Hölle, Hölle, Hölle. Eiskalt lässt du meine Seele erfrieren. Das ist Wahnsinn. Du spielst mit meinen Gefühlen. Und Charlies Show ist lange noch nicht Müll. Denn Charlie weiß, was er will. DJ sei. Playing all of today's best music. The best music. Waking up. Are you ready to party? Here comes the Science Entertainment. Super stark, ja. Peter Fox und so weiter. 21.40 Uhr. Am Freitagabend. Willkommen. Oh, der Schuhverkäufer regt mich wieder auf. Also, was gibt's? Was bist, hast du so Wichtiges zu sagen? Ja? Ich bin das Sexsymbol der 90er. Das ist eine Enttäuschung, ey. Wir müssen alle mit unseren Enttäuschungen leben. Ich muss sogar mit meiner schlafen. Ja, ja. Playing all of today's best music. The best music. Waking up. Are you ready to party? Here comes the Science

Dann Donnerstag, 18. April, Ennemene 123, heute wird die Birne frei. Die Abi-Party vom WG Kbühl. Codex Club in Aachen. Samstag, 20. April. Nee, da habe ich noch was über... Freitag 19. Fünf Freunde müsst ihr sein, das kennt ihr ja schon. Und Samstag, 20. April. Ich habe so eine Masse Werbung heute. Hä? Samstag, 20. April. Die Weiber drehen am Rad. Dreh am Rad und schrei mit Glück. 100 Paar Schuhe, neue. Von Buffalo und Blink. Gibt's zu gewinnen. Das war ja schon mal, das war ein Riesenansturm. Ah, ja, okay. Codex Club in Aachen. Connection complete. Wow! Dankeschön, das war die Werbung. Nach einem verdammt harten Ritt, ein verdammt gutes Programm. Das ist eine ganz heiße Geschichte nach Schwärmer. Die Beatles, Fatboy Slim und John Jett. Die Beatles, Fatboy Slim und John Jett. Das ist Radio. Auf unserer Frequenz, da brennt's, my friends. Oh, baby. Oh, sexy girlfriend. Wir haben längst erkannt, der begnadete Johnny O. mit Fantasy Girl. Oh, jetzt habe ich noch mal eine Spezialität für euch noch schon mal. Das ist nicht auszuhalten. Achtung, schneid euch an, Leute. How do you do, ladies and gentlemen? Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. Das ist ja wirklich total abgefahren. Das kann man wohl sagen. Das ist nämlich jetzt Genesis und Celadio. Coco de tu. for Africa. Samina, mina, eh, eh. Waka, waka, eh, eh. Samina, mina, sakalewa. Anawa, ah, ah. Samina, mina, eh, eh. Waka, waka, eh, eh. Samina, mina, sakalewa. This time for Africa. I'm well on my journey, biggie, biggie, mama. 1 A to Z. Party, so sell on my journey, biggie, biggie, mama. From East to West. Party, waka, waka, my eh. Kurz nach 22 Uhr am Freitagabend. Super. Wie sieht's aus? Was gibt's? Was hast du wieder rumzustänkern? Das ist echt eine Nachtschwärmer-Sendung. Naja, ich schlaf gleich ein. Schön wär's. Ich habe gerade zu meinem Freund gesagt, ich bin ja froh, dass ich in dieser Sendung keine Nachrichten habe. Die Werbung ist lang genug, dass ich noch mehr Musik bringen kann, oder, Erl? Das ist es. So komme ich in die Schuhnachrichten. Hey, also in die Nachrichten kommt schon gar nicht, Erl. Nein, nicht die Nachrichten. Schuhnachrichten. Schuhnachrichten ist das offizielle Mitteilungsblatt der gesamten Schuhbranche. Ja. Und das Tittenmagazin. Der hat doch einen Dachschaden, ne? My head, hands up if you're down to get down.

Weitere 5 Euro, wenn ihr eure Freunde einladet am extra Stand im Codex, ja? Weitere 5 Euro, wenn ihr bei Facebook euch eincheckt, auch im Codex. Dazu ist der QR-Reader erforderlich, was auch immer das heißen soll. Ja. Codex Club in Aachen. Connection complete. Die Codex-App gibt's natürlich kostenlos von der Codex-Seite runterzuladen. Klar! Jetzt geht's weiter. Morgen Samstag. Elektro Heroes. Endlich die neue Eventreihe startet im Codex. Freunde der elektronischen Musik, aufgepasst. In dieser Nacht scheppert's. Gewaltig. Electro Heroes bringt euch auf 3 Floors 100% elektronische Musik. Mehr Infos unter codex-club.de. Codex Club in Aachen. Techno, Tech House, Minimal Electro House. Das Line-Up morgen. Einlass ab 18. Heute Freitag mit Formular. Aber morgen ab 18. Samstag. Eriks Neum legen auf Carlos Esteves, Kilian Hüssam, Motastisch, Alexander Zirkel, Cedric Leroux, Dennis Green und Gianni Salpingidis. Und dann ist so ein Newcomer-Floor auch noch da. Kostenloser Shuttle-Service von Taxibau vom Bahnhof zum Codex. Aber nur bis 24 Uhr. Hey, klar. Auf der Internetseite könnt ihr sehen, wer wann, wo, wie auflegt. Dann kommt der Donnerstag, 18. Enemene 123, heute wird die Birne frei, heißt die Überschrift. Die Abi-Party vom WG Bühl. Codex Club in Aachen. Freitag, 19. April, 5:45. 5 Freunde müsst ihr sein. Das kennt ihr. Ich blättere weiter. Samstag, 20. April. Dreh am Rad und schrei mit Glück. 100 Paar Schuhe, das war schon mal. Ganz neu von Buffalo und Blink. Gibt's zu gewinnen? Gleich mitnehmen. Super, Dankeschön. Codex Club in Aachen. Connection complete. Wow! Jeden Tag freue ich mich so drauf, denn durch dich lebe ich völlig auf. Deine Show macht mich so ganz und gar high. Die ist cool und so schräg, ich bin immer dabei. Hey, Charlie, du ziehst mir runter bis in den Zeh. Hallo, Nachtschwärmer! Was sagt ihr dazu? Ken Laszlo, Tonight. Wahnsinn. Das war der Überhammer während der Italo-Zeit. Okay. Schreibt der Feldwebel an den Vater eines Rekruten bei der Bundeswehr. Sehr geehrter Herr, ich muss Ihnen zwei Mitteilungen machen. Zuerst leider die schlechte, Ihr Sohn hat gleichgeschlechtliche Neigungen. Nun die gute, wir haben ihn gestern zur Maikönigin gewählt. Ja. Einen haben wir noch. Nachts gegen 12:30. Er rutscht zu ihr rüber und flüstert zärtlich: Ach, wäre es schön, Schatz, wenn du jetzt geil wärst. Knurrt sie zurück: Ach, wäre es geil, wenn du schön wärst. Ja. Danke. Das reicht. Genug der Diskriminierungen. Dankeschön. Abschluss. 5, 6, 7, 8. Da, machen wir noch eine Zugabe. Nochmal. Ja. Ja, das ist der irre Freitag nach Schwärmer. Ihr seid schon gewöhnt. Hier ist Welle Wahnsinn. Hey! Bye.

Wenn ihr alles habt, habt ihr 20 Euro frei für sehr. Codex Club in Aachen. Morgen Samstag. Electro Heroes. Electro Heroes. Die neue Eventreihe. Freunde der elektronischen Musik, aufgepasst. Electro Heroes bringt euch auf drei Floors 100% elektronische Musik. Techno, Techno House, Minimal, Electro und House. Line-up. RX Neo. Carlos Esteves. Mehr Infos unter codex-club.de. Ja, da habe ich drauf gewartet, dass er mir nicht wieder reinredet. Hä? Kilian Hüsam, Motastisch, Alexander Zirkel, Cedric Legrand, Dennis Green, Gianni Salpingidis. Und ein Newcomer-Floor ist auch da. Der Shuttle, kostenlose Shuttle-Service von Taxi Bau, ist bis 24 Uhr vom Bahnhof Aachen zum Club. Hä? Okay. Donnerstag, 18. April, Enemene 123, heute wird die Birne frei. Die Abi-Party vom WG Bühl. Donnerstag, 18. April, kommender Donnerstag, ja? Freitag, 19. April, 5 vor 12, 5 Freunde müsst ihr sein. Codex Club in Aachen. Und dann kommt noch was, Samstag, 20. April. Frauen, aufgepasst, dreh am Rad und schrei mit Glück. Es gibt wieder 100 Paar Schuhe von Buffalo, brandaktuell, brandneu und blink zu gewinnen. Heute ist Einlass ab 16 mit Formular, morgen Samstag ab 18. So, das hätte ich, hä? Okay. Hitradio Ohr. Einfach näher dran. Jetzt kommt meine Endrunde. Ladies and Gentlemen, are you ready for the first sensation DJ 2000? Ladies and Gentlemen, are you ready, DJ Russell? Oh! party's a bit too wild. That guy there was talking about house music. I don't know what it is, Ethel. Oh my God, look at that guy with the green hair. Oh, Ethel, let's get out of here. Ja, Serge Quicksilver und so weiter aus den 90ern. Tja, meine letzten Minuten sind angebrochen. Nachtschwärmer, schönen Dank fürs Zuhören. Allen ein schönes Wochenende bis kommenden Freitag. Und was sieht's, wie sieht's bei euch aus? Pick, es wird irgendwie spät. Ist es für dich nicht Zeit fürs Bett? Ich werde nicht schlafen gehen ohne dich. Wir sind seit 10 Jahren nicht mehr zusammen schlafen gegangen. Ist dir dann auch aufgefallen, dass wir seit 10 Jahren keine Kinder mehr kriegen? Also mache ich wohl irgendwas richtig. Ja, nein. Dass wir Kinder gekriegt haben, heißt doch nicht zwangsläufig, dass du damals etwas richtig gemacht hast. Atmosphäre und Leben pur, jede Woche bei 2000. Echten Bomben-Sound hier. Auf den fahr ich voll ab. Ach, mach doch die Klappe zu. Newcomer Gino Wild, ihr könnt ihn auch bei Facebook unter Gino Wild finden. Mich könnt ihr finden bei Facebook unter Charlie 2000 in Buchstaben oder Charlie und 2000 mit Zahl und Fan hinten dran. Das ist die Fanseite. Oder bei Wer kennt wen, Charlie und 2000 in Zahl. Soll ja wunderbares Wetter geben, ganz toll. Herr, freust du dich auch? Oder freust du dich mehr auf deine Frau, hä? Es tut mir leid, sie ist die Nymphomanin. Ich lass den Bass von der Leine und ich hätte den Erfolg drauf. Ich lass den Bass von der Leine, fast auf eure Ohren auf. Ich lass den Bass von der Leine und ihr seid dabei. Ich lass den Bass von der Leine und ich lebe frei. Ich lass den Bass dabei. Ich lass den Bass von der Leine und ich lebe frei. Ich lass den Bass von der Leine und ich hätte den Erfolg drauf. Ich lass den Bass von der Leine, fast auf eure Ohren. Ja, das war der Bass von der Leine. An den habe ich den ganzen Abend losgelassen, den Bass. Dankeschön. Tschüss. Yeah! So, Herrschaften, die Show ist damit zu Ende. Hoffentlich was cool und erfrischend. 20 Uhr. Aus Deutschland und der Welt. Hitradio Ohr. Die Nachrichten. Im Studio Fabian Schaffer. Beim NSU-Prozess muss das Oberlandesgericht München auch eine angemessene Zahl an Sitzplätzen für ausländische Medienvertreter bereitstellen. Das entschied das Bundesverfassungsgericht. Wie die Platzvergabe genau geregelt werden soll, ließen die Karlsruher Richter aber offen. Das Oberlandesgericht München war in die Kritik geraten, weil es die Plätze nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, malt zuerst" vergeben hatte. Da sie ihre Anträge etwas zu spät eingereicht hatten, gingen die türkischen Medien leer aus. 8 der 10 Opfer der NSU-Terroristen hatten jedoch türkische Wurzeln. Die Tageszeitung Sabah hatte daraufhin einen Eilantrag beim Bundesverfassungsgericht gestellt. Bei der Zeitung reagierte man nun mit Zufriedenheit auf das Urteil. Das Gericht habe ein ganz klares Signal gesetzt, so der stellvertretende Chefredakteur Erel. Thomas Frohwerk, Nachrichtenredaktion. Die US-Regierung dementiert Berichte, wonach Nordkorea im Besitz von Atomraketen ist. Pyongyang habe keine Fähigkeit demonstriert, eine nuklear bewaffnete Rakete einzusetzen, sagte ein Sprecher des Weißen Hauses. Zuvor wurde ein Bericht des US-Geheimdienstes öffentlich, demzufolge Nordkorea genau dazu imstande wäre. Erstmals in Deutschland soll sich ein früherer Bundespräsident vor Gericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft Hannover erhob Anklage gegen Christian Wulff wegen Bestechlichkeit. Eine schnelle Entscheidung wird es nicht geben. Zunächst bekomme Wulff Zeit für eine Stellungnahme, sagte ein Gerichtssprecher. Es werden wohl noch Monate vergehen, bis wir wissen, ob es tatsächlich zum